Gewinn-Gewinn oder kein Geschäft denken. Gewinn-Verlust-Denken ist bei fast allen Verhandlungen und Problemlösungsprozessen die Grundannahme. Es erwächst aus der Mangelmentalität der Gesellschaft, die besagt, je mehr der andere gewinnt oder bekommt, desto weniger bleibt für mich. Das Ziel ist, selbst zu bekommen, was man will. Und das bedeutet gewöhnlich, dass man sich überlegt, wie man den anderen manipulieren oder unterbuttern kann, damit er einem möglichst viel zugesteht. Viele Menschen versuchen, Probleme mit anderen, sogar innerhalb ihrer Familie, auf diese Weise zu lösen. Beide Parteien fechten es aus, bis sich eine geschlagen gibt oder ein Kompromiss gefunden wird. Ich erinnere mich an eine Präsentation, bei der ich vortrug, worin der Schlüssel liegt, aus dieser Gewinn-Verlust-Mentalität auszubrechen. Man muss vom Gefühl und vom Verstand her dazu kommen, den Gewinn der anderen Partei genauso gut zu finden wie den eigenen. Wenn man sich nicht auf etwas einlassen will, was für eine der Parteien ein Kompromiss ist, braucht man Mut, Überflussdenken und viel Kreativität. Ich sagte außerdem, ein weiterer Schlüssel sei, von vornherein die Option, kein Geschäft im Hinterkopf zu haben. Solange kein Geschäft für Sie keine echte Option ist, solange Sie nicht völlig bereit sind, kein Geschäft zu machen, den Tisch zu verlassen, sich im Guten zu trennen, falls nicht beide Parteien wirklich das Gefühl haben, dass es für Sie ein Gewinn ist, werden Sie nämlich feststellen, dass Sie andere manipulieren und oft sogar einschüchtern oder bedrängen, Ihren Gewinn zu akzeptieren. Wenn kein Geschäft aber eine echte Option ist, können Sie ehrlich zu dem anderen sagen, falls dies für Sie kein wirklicher Gewinn ist und Sie das tief und ehrlich so empfinden, und falls es für mich kein wirklicher Gewinn ist und ich das tief und ehrlich so empfinde, lassen Sie uns übereinkommen, dass es jetzt kein Geschäft gibt. Dieser Prozess ist so befreiend und erfordert einerseits so viel Bescheidenheit und Freundlichkeit, andererseits so viel Stärke und Mut, dass es beide Parteien verändert, wenn man ihn erfolgreich durchführt. Dabei kommt es zu einer so intensiven Bindung, dass von da an beide dem jeweils anderen gegenüber stets loyal sein werden, auch in seiner Abwesenheit. Nach der Präsentation kam ein Mann zu mir, der in der ersten Reihe gesessen hatte, und bedankte sich für diese Idee, von der er gerade zur rechten Zeit erfahren habe. Er vertrat Disney Epcot und sagte, er wollte sie gleich am nächsten Tag in die Praxis umsetzen. Es ging um die Schaukästen eines bestimmten Ladens im Epcot Center. Die Leute, die bereit waren, einen Großteil der finanziellen Mittel einzubringen, wollten nämlich eine Landesdarstellung, die nach Ansicht von Disney für die Mehrheit der Besucher nicht interessant genug war. Disney fühlte sich unter Druck gesetzt, einen Kompromiss einzugehen, damit die finanzielle Ausstattung und die Entwicklung rechtzeitig in Gang kamen. Nun aber sah er eine neue Option. Später erzählte er mir, er habe respektvoll zu den Geldgebern gesagt, wir sind wirklich auf eine Gewinn-Gewinn-Vereinbarung und Beziehung zu ihnen aus. Und wir brauchen die Finanzierung, die sie uns anbieten. Angesichts unserer so unterschiedlichen Auffassungen sind wir jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es besser wäre, sich auf kein Geschäft zu einigen, falls unser gemeinsames Projekt nicht wirklich ein großer Gewinn für uns beide ist. Als die potenziellen Geldgeber seine Aufrichtigkeit und Offenheit und die Ehrlichkeit seiner Worte spürten, hörten sie mit ihren Manipulationsversuchen und der Ausübung von Druck auf. Sie zogen sich zurück, dachten um und begannen dann mit einer echten Kommunikation, bis eine wahrhaft synergetische Gewinn-Gewinn-Vereinbarung erreicht war. Sie haben sicher erkannt, worin die Stärke dieser Gewinn-Gewinn- oder Kein-Geschäft-Einzahlung liegt. Dass eine der Parteien von vornherein bereit ist, Opfer zu bringen, ihre eigenen Interessen lange genug zurückzustellen, um zu verstehen, was die andere am meisten will und weshalb, sodass man sich dann gemeinsam daran machen kann, eine neue kreative Lösung auszuarbeiten, die die Interessen beider Seiten umfasst.